einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Wenn mir das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Könnte meinen Vater bitten, dass mir zu schicken wär, denn 12 Legionen Engel. Wie würde aber die Schrift erfüllet, es muss also nicht. Stund sprach Jesus zu den Scharen, ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fahren. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gewirret im Tempel und ihr habt mich nicht gegriffen. Verließen ihn alle Jünger.